Ballerlines. Ja, ich zerfetz diesen Scheiß. Bring mir Stift und Papier, ich zerreiß. Mache weiter, bis du es begreifst. Ja, Bratan, ich ball alleins. Die Welt ist am Arsch, die Jungs sind die Jeans am Rollen. Wiegen 30 Kilo und machen einer vollen. Gangster rappen über Knollen, doch Shootings aus dem Fenster. Haben die doch auch nur bei Modern. Frauen werden Männer, Männer werden Bitches. Die Welt voller Blender, Jugend macht auf Rich Kids. Kinderfans von ApoRed drehen deren Fidgets. Rapper nur mit Autotune, machen einer Business. Rapper bringen Autotune und machen einer sauber Mic und laufen dann bei kleinen Mädels auf Spotify. Klingen wie Roboter, denn keiner von denen flow zu tight. Ja, Deutschrap ist tot zur Zeit, die Hoffnung bleibt. Born to die, Schrecker, Bretter, Revolution. Denn jeder zweite Rapper ist ein Affe im Zoo. Ja, ja, ja, nee, nee, nee, im Pariser Trikot. Bringen kommerzielles, billiges Kinderniveau. Ballerlines, ja, ich zersetz diesen Scheiß. Bring mir Stift und Papier, ich zerreiß. Mache weiter, bis du es begreifst. Ja, Bratan, ich ball alleins. Ja, ich zersetz diesen Scheiß. Bring mir Stift und Papier, ich zerreiß. Mache weiter, bis du es begreifst. Ja, Bratan, ich ball alleins. Ball alleins. Schrecker, Bretter da, yeah. Ihr könnt euch nicht Rapper nennen, ihr seid Popsänger. Verbiegt euch wie die Kinder, denn so kommt Erfolg schneller. Trap und Autotune-Style haben jetzt schon gelitten, denn statt in dem Style Hammer, Bass zu kicken, Lines zu spitten, habt ihr bloß geschissen und die Richtung tot geritten. Hosen und Titten und Booty statt Urban Vibe Movies. Deutsch Rap erinnert mich an RTL2. Irgendwann gehen deren Fans wegen BTM rein und dann ist es vorbei. Doch die machen fürs Profit, doch es wird langsam Zeit, dass Schrecker die Glocke zieht. Alle miese Heuchler haben große Fresse, zahlen Schutzgeld. Ich steh mit meinen Eiern allein, denn ich teile ungern allein. Ja, ich zerfetz diesen Scheiß. Bring mir Stift und Papier, ich zerreiß. Mache weiter, bis du es begreifst. Ja, Bratan, ich ball allein. Ja, ich zerfetz diesen Scheiß. Bring mir Stift und Papier, ich zerreiß. Mache weiter, bis du es begreifst. Ja, Bratan, ich ball alleins.